Wenn du zu mir sagst, du schläfst nicht so gut, dann weiß ich warum, doch gebe es nicht zu, wie weh mir das tut. Eine Woche danach, wir sprühen vor Glück, bis ich dich küsse und merke, du bist woanders als ich. Ich weiß nicht, wie ich's ändern kann, dass hier alles so fällt, doch ich halt fest daran, belüge mich selbst. Und ich bin wütend auf dich, und ich bin wütend auf mich. Ich glaube, dass du sie noch liebst, du nicht so, als wär sie niemand. Du sagst, du denkst nicht mehr an sie, aber du tust es immer wieder. Ich hab Angst, dich zu verlieren, seit ich es zum ersten Mal gespürt hab. Du sagst, du denkst nicht mehr an sie, aber du tust es immer wieder. Wir spazieren, dann kann es passieren, dass du zu mir sagst, wir waren schon mal hier, doch das war mit ihr. Und wenn ich dich frag, habt ihr noch Kontakt, dann sagst du nicht viel, ich hasse das Gefühl, warum blockst du mich ab? Weiß nicht, wie ich's ändern kann, dass hier alles so fällt, doch ich halt fest daran, belüge mich selbst. Und ich bin wütend auf dich, und ich bin wütend auf mich. Ich glaube, dass du sie noch liebst, du nicht so, als wär sie niemand. Du sagst, du denkst nicht mehr an sie, aber du tust es immer wieder. Ich hab Angst, dich zu verlieren.